Auf NDR 3 folgt nun wieder der politische Essay. Diesmal geht es um den Tierschutz oder um die Frage, gleich etwas genauer zu formulieren, wie sind menschliche Interessen und tierische Bedürfnisse gegeneinander abzuwägen? Bisher haben die Interessen des Menschen bei der Verwertung von Tieren, sei es zur Nahrung oder zur Forschung, allzu sehr im Vordergrund gestanden. Jedenfalls nach Auffassung vieler Bürger, die sich für den Schutz der Tiere einsetzen. Eine Reihe von Änderungsentwürfen zum Tierschutzgesetz belegt die Legitimität der Kritik am gegenwärtigen Zustand. Eine wissenschaftliche Studiengruppe Tierschutz, der namhafte Theologen, Verfassungsrechtler, Philosophen und Soziologen angehören, formulierte eine Erklärung, in der es unter Bezugnahme auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts heißt, dass der Mensch eine Mitverantwortung für das seiner Obhut anheimgegebene Lebewesen habe und dass Tierversuche zu Forschungszwecken weiter eingeschränkt und durch alternative Untersuchungsmethoden ersetzt werden müssten. Soll man aus alledem schließen, dass es am guten Willen nicht fehle? Jürgen Dahl, als sachkundiger Wissenschaftsjournalist um die Abwägung des Für und Wider gebeten, gab seinem Beitrag den Titel »Handgemenge auf dünnem Seil«. Der Streit darüber, wie der Mensch mit den Tieren umgehen solle und dürfe, gleicht einem Handgemenge auf einem dünnen Seil. Dünn wie ein Seil ist der gemeinsame Grund, auf dem die Kontrahenten stehen. Das Äußerste, worüber sie sich ungefähr verständigen können, ist die Feststellung, dass der Mensch das Recht habe, Tiere zu töten. Dass es aber nicht ganz abwegig ist, über die Details und die Zwecke des Tötens zu diskutieren. In einer Kampfpause gelingt vielleicht sogar eine vage Übereinkunft darüber, dass den Tieren nicht mehr Leid und Schmerz zugefügt werden solle, als aus vernünftigem Grunde nötig ist. So ähnlich steht es im Tierschutzgesetz, das den einen zu sentimental, den anderen eher zynisch vorkommt, das aber jedenfalls den Versuch unternimmt, Grenzen und Regeln für Nutzung und Verbrauch von Tieren zu formulieren. Der alte Tierschutzparagraf des Strafgesetzbuches war obsolet geworden, weil man immer Schlimmeres mit immer mehr Tieren anstellte und weil das Publikum immer empfindlicher darauf reagierte. Immerhin, dass der Mensch Tiere töten darf, blieb, wenn man von winzigen Gruppen und einzelnen Sonderlingen absieht, unbestritten. Obwohl die Wissenschaft immer genauer zu zeigen vermocht hatte, dass Mensch und Tiere eng miteinander verwandt sind, und die Unterschiede weit geringer, als man früher angenommen hatte. Je detaillierter die enge Verwandtschaft belegt wurde, umso eher war man auch geneigt, dem Tier ein Empfinden zuzubilligen, auch wohl Todesfurcht, wenn es sein Leben bedroht sieht, beides allerdings in einem von den Säugetieren absteigend immer geringer werdenden Maße. Aber selbst bei den Affen oder den Hunden, so heißt es, sei die Todesfurcht keineswegs identisch mit der menschlichen. Denn das Tier habe keinen Begriff vom Tode, der dem unseren an tragischem Gewicht gleichkäme. Ein Tierleben habe, anders als das eines bewusst lebenden, planenden und fürchtenden Menschen, kein Ziel, keine Erfüllung, keine Art von Sinn, die man zu berücksichtigen hätte. Demnach dürfe man Tiere töten. Dagegen lässt sich manches einwenden. Zum Beispiel könnte man mit Gründen die Ansicht vertreten, dass der Existenz eines Kalbes das Ziel, zur Kuh zu werden, immanent ist in einer Weise, die durchaus vergleichbar ist mit der Sinnerfüllung eines bewussten menschlichen Lebens. Und umgekehrt könnte man sagen, dass es menschliche Existenzen gibt, deren Möglichkeiten, Ziel und Sinn zu finden, noch weit geringer sind als die eines Kalbes. Wäre denn die Tötung von Geisteskranken mit dem Argument zu rechtfertigen, ihr Leben habe keinen Sinn und von ihrem Tode hätten sie keinen Begriff? Die Zerstörung eines Lebens, ja selbst die Zerstörung einer Sache, kann niemals damit gerechtfertigt werden, dass das Wesen oder die Sache nicht imstande ist, die Zerstörung wahrzunehmen oder zu begreifen. Im besten Falle ist dieses Argument geeignet, ein etwa sich regendes Unbehagen zu besänftigen, wenn man aus anderen Gründen die Zerstörung vollziehen zu müssen glaubt. Der ehrwürdigste, nämlich der allerälteste Rechtfertigungsgrund für die Tötung von Tieren besagt, dass wir Naturwesen wie die Tiere sind und deshalb wie die Tiere andere Naturwesen essen dürfen, um uns am Leben zu erhalten. Dass man Tiere schlachten, zerteilen, durch den Wolf drehen, sieden und braten darf, ist für nahezu alle Menschen selbstverständlich. Und die Höhe einer Kultur wird unter anderem daran gemessen, mit wie viel Kunst und Feinsinn die Zubereitung erfolgt. Soweit die Tötung der Tiere nicht in Schlachthöfen vor sich geht, sondern als sportive Jagd in Wald und Flur begangen wird, haftet ihr auch noch ein Rest feudalen Glanzes an. Zur Nutzung der Tiere als Nahrungsmittel kam aber schon seit langem und zuletzt in rapide zunehmendem Maße ihre Verwendung als Anschauungs- und Versuchsobjekt der Wissenschaft. Anatomen, Pathologen und Pharmazeuten bedienten sich der Tiere, um Aufbau und Funktionen des tierischen wie auch vergleichsweise des menschlichen Körpers zu studieren, Operationsmethoden auszuprobieren, Chemikalien und Medikamente zu testen, Impfstoffe zu gewinnen oder zu prüfen und schließlich den verwickelten und verborgenen Funktionsweisen des Nervensystems auf die Spur zu kommen, dies alles je nachdem aus wissenschaftlicher Neugier oder mit dem unmittelbaren Ziel, die gewonnenen Erkenntnisse zum Wohle des Menschen anzuwenden. Stets galt dabei als ganz unfraglich, dass die Interessen des Menschen den Vorrang vor den Bedürfnissen der Tiere haben. So wie ja auch in der Natur die Interessen der Katze ganz offensichtlich den Bedürfnissen der Maus übergeordnet sind. Die wissenschaftliche Zielsetzung und der humanitäre Nutzen erschienen als höhere Werte, denen das Tieropfer in säkularisierter Form wohl dargebracht werden durfte und musste. Und wer beispielsweise die bevorstehende Ausrottung der Schimpansen beklagt, die zum Zwecke der Prüfung eines Impfstoffes gegen die Hepatitis eingefangen und in den Laboratorien verbraucht werden, dem legt man unweigerlich die Frage vor, ob er denn wirklich den Tod von abertausenden Hepatitis-Kranken in Kauf nehmen wolle, nur um eine Tierart zu retten, deren Austilgung zwar bedauerlich, aber ökologisch doch wohl unbedenklich, also für den Menschen ungefährlich sei. Gegenüber solchen Rückfragen haben die Tierschützer einen schweren Stand. Obwohl sie für gewöhnlich gar nicht etwa die Nutzung von Tieren überhaupt ablehnen, sondern nur ihre Verwendung als Versuchsobjekte der Forschung und ihre quälerische Haltung in Legebatterien oder mechanisierten Zuchtbetrieben. Sie haben nichts gegen Eier, wenn nur die Hühner frei herumlaufen, und nichts gegen Rouladen, wenn nur die Rinder auf der grünen Wiese leben dürfen. Ihre Proteste richten sich nicht gegen die Schlachthöfe, wo ja der Bolzenschussapparat dafür sorgt, dass es human zugeht, wie man so leichthin sagt, ohne den grässlichen Hintersinn zu bemerken. Die Proteste der Tierschützer richten sich vielmehr gegen die Laboratorien, in denen Mäuse, Ratten, Katzen, Hunde und Affen den entsetzlichsten Torturen unterworfen werden. Verbissen kämpft man dafür, dass möglichst alle Tierversuche abgeschafft und durch andere Arten von Tests ersetzt werden und dass, wo dies nicht oder noch nicht möglich ist, wenigstens Vorsorge getroffen wird, um die Summe der Schmerzen, die in diesen Institutionen erlitten werden muss, so gering zu halten wie eben möglich, zu erleichtern und zu mindern durch Betäubung und durch sanfte Tötung nach vollbrachter Forschungstat. Der Gesetzgeber schließlich, hin und her gerissen zwischen der plausiblen Forderung nach humanem Umgang mit den Tieren und der Verpflichtung, Handel und Wandel der Menschen zu schützen, sucht nach Kompromissen. Oft genug bestehen diese darin, dass den Forderungen der Tierschützer verbal Rechnung getragen wird, dass aber genügend Lücken bei der Bewertung und Kontrolle bleiben, um schließlich doch nahezu jedes Experiment, nahezu jede Nutzung der Tiere zu ermöglichen. Kaum einer der Paragraphen des Tierschutzgesetzes, der nicht insgeheim erlaubt, was er zu verbieten vorgibt, wenn nur glaubhaft gemacht wird, dass es unerlässlich ist. Und unerlässlich heißt hier nur, dass es dem Menschen irgendeinen erwünschten Nutzen bringt. So unbefriedigend wie die Kompromissversuche des Gesetzgebers, so verdrießlich bleibt das ganze Handgemenge auf dem dünnen Seil. Allzu schnellfertig wird da ein Diktatfriede mit den Tieren geschlossen, werden die Aporien beschönigt und die Zwecke geheiligt in einer Art von Opportunismus, der nicht zuerst fragt, was der Mensch dürfen sollte und was nicht, sondern der zuerst das Erwünschte oder Rentierliche vorgibt und nachträglich die Rechtfertigung dafür zu beschaffen sucht und der die Humanität schon gesichert sieht, wenn das Hackbeil regelmäßig nachgeschliffen wird. Es macht wohl einen Unterschied, ob man von der Voraussetzung ausgeht, dass Tötung, Nutzung und Verbrauch von Tieren prinzipiell erlaubt sind und nur die äußersten Grenzen der Quälerei zu ermitteln wären? Oder ob man umgekehrt den Verbrauch von Tieren für unzulässig hält und jede Ausnahme argwöhnisch daraufhin prüft, wie unumgänglich sie denn wirklich ist? Wenn auf der nächsthöheren Stufe des Nachdenkens eine Art von Schuld dem getöteten Tier gegenüber eingeräumt wird, dann geschieht dies doch eher pro forma. Das heißt, man konstatiert die Schuld, findet sie ziemlich tragisch, aber eben doch auch herkömmlich und vertraut, so dass man keine Scheu trägt, sie auf sich zu nehmen. Ein unausweichlich menschlicher Konflikt, den zu bekennen kaum Gram bereitet, so wie ja auch jene, die gegen das Abschlachten von Robbenbabys protestieren, sich bedenkenlos an einem Kalbsleberwurstbutterbrot stärken und eher mit einem Augenzwinkern als mit Betroffenheit reagieren würden, wenn man sie darauf hinwiese, dass das Kalb, aus dessen Leber die Wurst gemacht ist, genauso seiner Mutter weggenommen worden ist, wie es mit den Robbenbabys geschieht, und dass es auf dem Weg zur Schlachtbank vielleicht noch viel ängstlicher empfunden hat, wie es seinem frühen Tod entgegengetrieben wurde. Wie unausweichlich ist denn das Töten von Tieren wirklich? Wie vernünftig sind die vom Gesetzgeber geforderten vernünftigen Gründe, die das Töten rechtfertigen? In der Frage steckt schon eine Vorentscheidung, die es erst noch zu bedenken gelte. Die Unterstellung nämlich, dass die menschliche Vernunft auf jeden Fall vernünftig sei, wenn die Vernunft sie nur dafür hält. Und dass ein vom Menschen beigebrachter Vernunftgrund ohne weiteres hinreichend sei, um den Tod eines Tieres zu rechtfertigen. Kurz, dass die menschliche Vernunft dem Lebensrecht des Tieres übergeordnet sei. Nicht alle Zeiten, nicht alle Völker, nicht einmal alle Christenmenschen haben diese Meinung geteilt. Woraus erhellt, dass es sich bei den vernünftigen Gründen nicht um eine ein für alle Mal festgefügte Norm, sondern nur um eine Meinung handeln kann. Und zwar um eine opportunistische Meinung, die für vernünftig hält, was sie eben für vernünftig halten will. Wenn die deutschen Bischöfe in einer Verlautbarung zur Tierschutzfrage an die Stelle der vernünftigen Gründe ernste Gründe gesetzt haben, so taten sie das sicher mit Bedacht, aber geändert ist damit nichts. Wir werden ja auch außerhalb des Fleischereiwesens und der Medizin tagtäglich zu Zeugen dafür gemacht, dass es keine Form von Tötung und Verwüstung gibt, die um eine vernünftige und ernste Rechtfertigung verlegen wäre. Schon der so vernünftig erscheinenden Begründung, der Mensch müsse, da er auf Nahrung angewiesen sei, auch Tiere essen, lässt sich ja mit mindestens genauso viel Vernunft die Ansicht entgegenstellen, dass der Mensch auf den Verzehr von Tierleichen verzichten kann. Kein Bewohner eines zivilisierten Landes kann heutzutage für sich in Anspruch nehmen, er sei genötigt, Fleisch zu essen. Wir wissen, dass der Mensch sehr gut ohne Fleisch existieren kann. Wir wissen, dass zumindest die gegenwärtig übliche Durchschnittsmenge eher gesundheitliche Nachteile mit sich bringt. Und wir wissen vor allem, dass die Futtermittel für unsere Schlachttiere aus Ländern kommen, in denen Menschen verhungern, weil sie genau jene Sojabohnen nicht zu essen bekommen, mit denen wir unser Vieh ernähren. Vernunft ist da, wenn man nur einmal um die nächste Ecke lugt, schon nicht mehr zu erkennen. Wohl aber ein Beleg dafür, dass unser Fleischverzehr auf eine ziemlich direkte Weise zur großen Zerstörung beiträgt. Mit jeder Kuh, die wir schlachten, töten wir zugleich ein paar Kinder in Brasilien, und zur leichthin konzidierten, tragbar erscheinenden Schuld dem Schlachttier gegenüber tritt da noch eine schwere Schuld den Menschen gegenüber. Tragbar kann sie nur dem erscheinen, der die gegenwärtigen Strukturen der Weltwirtschaft für vernünftig und Brasilien für weit weg hält. Die Argumente für das Töten von Schlachttieren sind opportunistisch. Sie setzen nicht dem Lebensrecht der Tiere ein wirklich schwerer wiegendes Lebensrecht des Menschen entgegen, sondern orientieren sich an überkommenen Ernährungsgewohnheiten und an der schlichten Lust auf Wurst und Braten. Es handelt sich nicht um ethische, sondern um diätetische Argumente. Und wer sie vertritt, sollte sich zumindest des Umstandes bewusst bleiben, dass es nicht die schiere Vernunft ist, die sich da durchsetzt, sondern nur die Macht, die wir über die Tiere haben. Gegenüber dem grundsätzlichen und vernünftigen Zweifel, ob man Tiere überhaupt essen muss oder essen sollte, gerät die andere Frage, wie intensiv man die Tiere halten darf, die man anschließend zu schlachten gedenkt, zur Nebensache. Es gehört aber zu den Verdrießlichkeiten der Tierschutzdebatte, dass man um solche Nebensachen sehr ausdauernd feilscht, während man die Grundfragen gern möglichst schnell abhakt. Es ist ja nicht ohne Peinlichkeit, wenn man zugeben muss, dass man Humanität hin, Humanität her, die Tiere, denen man mehr oder weniger gerecht werden will, doch am allermeisten in gehacktem und gebratenem Zustand schätzt. Man räumt gerne ein, dass man sich da in einer gewissen Zwangslage befindet, hin und her gerissen zwischen den eigenen Bedürfnissen und den Interessen der Tiere, aber man vermeidet es möglichst, die Zwangslage und die Zwänge etwas genauer daraufhin zu untersuchen, wie zwingend sie denn sind. Ganz ähnlich ist es bei den Tierversuchen. Die Wissenschaft versichert, sie werde auch in Zukunft niemals ohne Tierversuche auskommen, selbst dann nicht, wenn man für manche derzeit üblichen Tests alternative Methoden fände. Die Einübung extrem schwieriger Operationen, Studien und Vorversuche zu Organtransplantationen, die Erforschung von Herz- und Gefäßkrankheiten und das tiefere Eindringen in die Geheimnisse der Nervenfunktionen, all dies und noch manche andere Grundlagenforschung sei nicht möglich ohne Tierversuche. Und allenfalls sei darüber zu reden, ob es angemessen ist, für die Verträglichkeitsprüfung von Kosmetika Tiere zu quälen und ob mit der Forderung nach ausreichender Begründung und strenger Kontrolle eine Verminderung von Schmerzen, Leid und Schäden für die Tiere erreichbar sei. Die Gegenseite erwidert darauf, dass sich Tierversuche in zahlreichen Fällen als unnötig und unbrauchbar erwiesen hätten. Beim Contergan zum Beispiel und bei einer ganzen Reihe anderer gefährlicher Medikamente auch, hätten die Tierversuche die Katastrophe nicht nur nicht verhindert, sondern den Pharmazeuten eine trügerische Sicherheit vorgegaukelt. Freilich können auch die erbittertsten Gegner der Tierversuche nicht leugnen, dass die Medizin solchen Experimenten eine Fülle von anders gar nicht zu gewinnenden Erkenntnissen verdankt. Und wenn das Contergan-Fiasko durch Tierversuche nicht vermieden worden ist, so wären doch ohne Tierversuche vielleicht noch weit mehr Fiaskos vorgefallen. Und ganz gewiss ist, dass eine große Zahl schwieriger Operationen und Transplantationen niemals gelehrt, geübt und vorgeprobt werden könnte, wenn man die Opferung von Tieren für diese Zwecke nicht zulassen wollte. Hier geht es also wirklich um Leben und Tod des Menschen und dazu um die Freiheit wissenschaftlicher Forschung, gegen die es im Verständnis der Wissenschaft gar kein vernünftiges Argument geben kann. Kompromisse aller Art bieten sich an. Mit Ingrimm erörtert man die Details und wenn erst die Ethikkommissionen installiert sind, wird dieses Feilschen groteske Formen annehmen, weil ja Kosmetikpräparate auf der einen und Krebsmedikamente auf der anderen Seite nur Extreme darstellen. Die eigentlichen Schwierigkeiten der Entscheidung wird es geben, wenn man mit demokratischen Mehrheiten ermittelt, welches Gewicht das Lebensrecht von weißen Mäusen gegenüber einem Heilmittel für Magengeschwüre hat. Und ob die Implantation von Elektroden in das Gehirn einer Katze für diese eine seelische Belastung darstellt oder nur eine Belästigung. Da bleiben die Kontrahenten auf dem dünnen Drahtseil ineinander verschlungen. Als Monument eines Dilemmas, scheinbar rettungslos verstrickt in die Unausweichlichkeit von Schuld und in die Unvereinbarkeit menschlicher Interessen und tierischer Bedürfnisse. Und unter dem Drahtseil ist ein Fangnetz aus Paragraphen aufgespannt, aber die Fäden des Netzes sind aus Gummi. Und wer vom Seil fällt, prallt hart auf den Boden der Wirklichkeit und diese Wirklichkeit heißt: Es gibt, von der Notwehr abgesehen, keinen unbezweifelbar vernünftigen Grund, keine unanfechtbare Rechtfertigung dafür, dass man die Wünsche und Absichten, die Zwecke und Interessen des Menschen über das Lebensrecht der Tiere stellt. Wer solche Gründe in Anspruch nimmt, tut es auf eigene Gefahr und kann sich nur auf eine Instanz berufen, auf seine Macht, das Vernünftige dem Schwächeren gegenüber nach eigenem Belieben zu definieren. Selbst die medizinisch, also mit dem leiblichen Wohl des Menschen begründete Rechtfertigung, bleibt ja opportunistisch. Sie vermeidet es, die vermeintliche Zwangslage genauer zu untersuchen, wobei zutage kommen müsste, dass sich hinter dem Begriff vom Wohl des Menschen die Vorstellung verbirgt, dass dieses Wohl nur auf eine ganz bestimmte Weise, nämlich mit Hilfe von Medikamenten, Transplantationen und anderen Reparaturmethoden zu erlangen sei. Es gibt aber viele Gründe für den Verdacht, dass just dieser Weg der Medizin in eine Sackgasse führt oder schon geführt hat. Wenn man, um nur ein ganz zufälliges Beispiel zu geben, den neuesten Nachrichten aus Thailand entnehmen muss, dass die waggonweise dorthin exportierten Psychopharmaka bis in die letzten Dörfer vorgedrungen sind und rezeptfrei verkauft, als ganz normale Alltagsdroge von jedermann gegen alles genommen werden, und dass sich in den Fabriken der Brauch verbreitet, den Arbeiterinnen schon bei Schichtbeginn eine Aufputschtablette auf die Zunge zu legen? Wenn man das liest, dann können einem schon Zweifel kommen, ob die Medizin, der wir Hekatomben von Versuchstieren opfern, denn unterm Strich für alle Menschen wirklich eine Wohltat darstellt? Und ob denn überhaupt der Sinn des Lebens darin bestehen kann, dass man mit allen nur verfügbaren und gerade noch, aber bald schon nicht mehr bezahlbaren Mitteln das Leben zu verbessern und den Tod zu verhindern trachtet. Zwischen den Zeilen, in denen uns die großen Siege der Medizin mitgeteilt werden, schimmert die blanke Verzweiflung darüber, dass wir überhaupt sterben müssen. Und es ziehen die Schatten einer kleinmütigen Todesfurcht herauf, die das Leben erfüllt und die für den kleinsten Aufschub kein Opfer als zu groß ansieht, wenn es nur nicht von uns selber, sondern von den Tieren erbracht wird. Die Wahrheit ist aber, dass wir nicht glücklicher, sondern eher verzweifelter sind als unsere Väter und Großväter, die noch an einer Lungenentzündung zu sterben pflegten. Und dass es niemals mehr Hunger, mehr Tod, mehr Leiden in dieser Welt gegeben hat als heute, da wir es mit Hilfe unserer Art von Medizin, und das heißt mit Hilfe von Tieropfern, so wirkungsvoll zu bekämpfen glauben und uns sogar herausnehmen, allein für eine einzige Krankheit, die Schimpansen auszurotten. Wenn wir von der im Kampf erstarrten Gruppe auf dem dünnen Drahtseil ein paar Schritte zurücktreten, dann scheint es, dass das Handgemenge nur ein Vorgefecht ist. Ein erstes Symptom für ein bevorstehendes, weit größeres Aufbegehren gegen eine Großmannssucht, die jedes Leiden in Kauf nimmt, um ihrem eigenen Fortkommen zu nützen. Und die nicht wahrnimmt, dass jede Art von Zerstörung, die sie begeht, ihr selbst als eine andere Art der Zerstörung auch wieder auferlegt wird. Da wäre der Kampf gegen immer mehr Versuchstiere, gegen immer größere Schweinefabriken, gegen alles Elend der Tiere eben kein sentimentaler Kampf um Quantitäten des Schmerzes, den wir den Geschöpfen zufügen, sondern ein Aufstand gegen einen Umgang mit der Welt, bei dem die letzten noch verbliebenen Reste vor die Hunde zu geraten drohen. Und in dem Widerstand gegen Benutzung und Verbrauch der Tiere käme eine Ahnung davon zum Ausdruck, dass alles, was wir tun, auf uns zurückwirkt. Wobei es keinen Unterschied macht, ob wir es selber tun oder ob wir es tun lassen. Was immer wir mit fremdem Tod erkaufen, wirkt als Tod wieder auf uns zurück. Der Rückstoß des Bolzenschussapparates trifft uns immer. Und wenn wir töten, um den Tod zu vertreiben, dann wird die Todesangst nur umso größer werden. Nie hat es mehr Todesangst gegeben als heute, da wir jeden Tag in der Zeitung von einem neuen Sieg über den Tod lesen können. Es kann nicht gelingen, das eigene Leben mit dem fremden Tod zu erkaufen. Und schon die Zustimmung zu diesem Tauschgeschäft verändert uns zum Tode hin. So wie es uns zum Leben hin verändert, wenn wir die Fliege vertreiben, statt sie zu töten. Das mag ein bisschen franziskanisch klingen. Hieße das denn, dass es falsch wäre? Auf NDR 3 hörten Sie den politischen Essay. Jürgen Dahl machte einen Zwischenruf zur Tierschutzfrage unter dem Titel »Handgemenge auf dünnem Seil«. Die Redaktion hatte Werner Hill.